spills in a breath, fantasies that don't fade. Hear them leave, see no trace. Listen, hear the refrain. Fantasies I can't shake. Hear them ring, see the traces. Listen, hear the refrain. Listen now, the herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Das war schon der nächste Track, der eigentlich noch gar nicht angespielt werden sollte. Von Annie Lewandowski, auch Annie Lewandowski bekannt. Eine Musikerin aus Amerika, eine der Musikerinnen und Musikern von den Musikern, die demnächst in Hamburg bei Konzerten zu hören und zu sehen sein werden. Und das ist auch das Thema der heutigen Klingding-Sendung. Im Unterschied zu den vorherigen, ja, ich glaube, es ist jetzt ein Dreivierteljahr, wo ich das aufgegeben habe, Konzerte anzugeben, die in Hamburg stattfinden. Heute ein Schwenk in die andere Richtung. Ich denke, es ist notwendig, nach den ganzen Lärmbelästigungen durch Fußball und Harley Davidson und was war noch die, ja, ich muss das gar nicht aufführen, die Verdrängungsleistung ist sonst zu groß. Es ist ganz gut, interessante Musik zu hören und auf die möchte ich heute in der Sendung aufmerksam machen und dazu Musik einspielen von Musikerinnen und Musikern, die eben auch demnächst in Hamburg spielen. Dazu gehören Massimo Falascone, Nicolas Wiese, Annie Lewandowski, die wir gerade gehört haben, John Hughes, Bob Marsh, Chet Poppel, Alberto Braida. Und ja, nee, Alberto wird nicht spielen, aber er spielt zusammen mit Mimmo Falascone. Und ja, mal sehen, wenn die Zeit noch reicht, noch eine Aufnahme von Musikern, die mal gespielt haben in Hamburg, nämlich Sophia Jernberg und Joel Grip. Dazu mehr später. Ja, wir hatten schon angefangen mit Annie Lewandowski. Sie wird spielen am 30.07. mit ihrem Trio, das nennt sich Power Dove. Das ist sie, Annie Lewandowski, Gesang und Synthesizer, gerade war sie mit Akkordeon auch zu hören. Thomas Bonvalet, Banjo, Electronics, Percussion und Chad Poppel, Vibraphon, Tabla und Percussion in der Hörbar am 30. Dienst. Das ist ein Mittwoch ab 22 Uhr circa. Wenn die Sonne, wenn die Hitze so weitergeht, ist es ja auch ganz angenehm, da ein bisschen später in Räume sich zu bewegen. Und wir hören weiter. Der erste Track hieß passend zum heutigen Tag Do You Burn? Fragezeichen. Und der nächste heißt Under Awnings. Empty, silent, and blue. Soweit einige Musik von Annie Lewandowski, die also am 30.07. in der Hörbar mit dem Trio Power Dove spielen wird. Mit dabei ist Chad Poppel und Chad Poppel ist auch bei einem Konzert dabei, das am 1. August im Kulturdeich Vettel, Vettler Bogen 13 sein wird. Die Hörbar ist doch sicher bekannt, Brigittenstraße 5 im Hinterhof. Und jetzt aber sind wir beim 1. August, zwei Tage später, Freitag, den 1. August. Einlass 21 Uhr Konzertbeginn, 22 Uhr Kulturdeich Vettel, Vettler Bogen 13. Da wird in der Reihe Multiphonics ein elektroakustisches Ensemble spielen, bestehend aus Massimo Falascone, Saxophon, Elektronik, Nicolas Wiese, Elektronik, Vladko Kutschan, Tenorsaxophon, Chad Poppel, Percussion, Elektronik, Björn Lücker, Schlagzeug, John Hughes, Double Bass und Heiner Metzger, Klarinetten und ja, mal vielleicht Elektronik auch noch. Ich kann es beurteilen, weil ich gerade am Mikrofon sitze. Das also um 22 Uhr beginnt das Konzert und Massimo Falascone war schon einige Male in Hamburg, aber ich denke, das lohnt sich immer wieder, Musik von ihm vorzustellen. Ich hatte das in früheren Sendungen schon mal gemacht und hören wir gleich rein in einen Track von seiner CD Massimo Falascone Works von 2005 bis 2008. Der Track hat den Titel Otto Volante. Thank you. Otto Volante von, warum höre ich mich so leise? Otto Volante von Massimo Falascone. Und leider ist der Text relativ klein, der drauf auf der CD, die den Titel hat, Massimo Falascone Works 05 bis 07 bis 2008. Da beschreibt er die Entstehung dieses Tracks. Und zwar hat er eine Aufforderung bekommen, sich an einem Projekt von Bob Marsh, Violine, Stimme und Elektronik aus San Francisco zu beteiligen. Bei dem Projekt geht es um 8 Musiker aus der ganzen Welt, die sich daran beteiligen. Und die Aufforderung ist, I'm asking several people to each work on a long distance duet collaboration by reacting to an 8-minute collection of sounds I made. You can add, subtract, multiply or divide them and do anything else you want to them and with them. Anything you do is fine with me. Have fun. Und Otto Volante ist dann eben die Komposition von Massimo Falascone, die er geschnitten, editiert, behandelt, bearbeitet hat und eben die Samples von Bob Marsh verändert hat. Er hat einiges dazu hinzugefügt, hat verschiedene Elemente zugesteuert, eine Bassline und hat das Ganze noch mit Altsaxophon Einwürfen verändert und für sein Gefühl vervollständigt. Und das haben wir gerade gehört. Das ist also Otto Volante von Massimo Falascone gewesen. Und wir können gleich weiterhören von Massimo Falascone ein weiteres Stück, Che Senso A. L'igiene intima non gio. Preziosa iniziativa. giocare, ma correre. Massimo Valascone mit dem Stück Che Anno Senso A. Ein Stück, das er beschreibt als abstrakte Erscheinungsform des Baritonsaxophons. Es war natürlich noch einiges andere zu hören in dieser Cut-Up-Konstruktion, die wir gerade hörten. Das Saxophon ist eines der wichtigen Instrumente für Massimo Valascone. Er spielt die 3S-Saxophone. Also Altsaxophon, Bariton und Sopranino. Und dann spielt er noch ein Blasinstrument, dessen äußere Gestalt ich noch nie kennenlernte. Tugombuto. Und dann die Cracklebox von Stime und ein iPad und Live Electronics. Man sieht also eine breite Arbeitsbühne, die er sich aufgebaut hat oder die er benutzt. Als Improvisator, Komponist und Soundartist, wie er sich in seiner Biografie darstellt. Er ist geboren in Mailand und hat da dann eben einige Erfahrungen gemacht, auch mit der lokalen Improvisationsszene, ist Gründungsmitglied der Tacla Improvising Group, die sich der Verbreitung und Praxis der improvisierten Musik in Italien widmet. Und hat einige Theaterprojekte gemacht, unter anderem mit der Italian Association of Small Stages und hat zwischen 2009 und 2011 den Workshop The Sign of Sound geleitet. Da ging es um das Schreiben und die Improvisation, also das Schreiben von Musik, das Notieren von Musik und die Verwendung von Improvisation und Elektronik im Zusammenhang mit Theaterprojekten. Und er hat 2013 auch noch ein weiteres Ensemble gegründet, und zwar das Taino Orchestra Terra Australis Incognita. Das ist eben auch eine Improvisationsensemble, das in der Gegend von Mailand mit Gästen arbeitet, und nun hat er eben die Möglichkeit und die Einladung bekommen aus Hamburg von den Organisatoren von Multiphonics. Das ist, soweit ich weiß, Rolf Pifnitzka, Dirk Achim Donau, John Jutz und ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Chad Poppel ist auch dabei, die Reihe organisieren, immer am ersten Freitag des Monats in dem schon genannten Kulturteich Vettel e.V., Vettler Bogen 13. Ich habe mir sagen lassen, ich selber war noch nicht da, dass es ein bisschen schwer zu finden ist. Am besten ist es anscheinend, mit der S-Bahn nach Vettel zu fahren und dann den Fußweg da zu nehmen. Das wird sich alles rausstellen, wenn man da sich hinbewegt, so schwierig wird es nicht sein. Und da spielt eben Massimo Valascone am 1. August zusammen mit Nicolas Wiese, von dem ich jetzt einen anderen Track habe. Und zwar mal ausnahmsweise eine Aufnahme, die entstanden ist im H7 Club vor einiger Zeit. Das ist jetzt schon über 5 Jahre her, am 8. Februar 2009 im H7 Club spielten Chad Poppel, John Hughes und Nicolas Wiese zusammen. Und das ist eine längere Aufnahme, die ein bisschen leiser anfängt, aber dann zwar mit Pausen, aber schon auch ein bisschen deutlicher wird. Und das spiele ich jetzt an, ein Track von 17 Minuten. ich werde ihn wahrscheinlich nicht ausspielen können, weil es gibt ja noch so viel anderes. Thank you. Thank you. Eine Aufnahme des Trios Nicolas Wiese, Chad Popple und John Hughes von vor über 5 Jahren aus der Blinzelbar, dem H7-Club, der damals in der Blinzelbar war, in der Großen Bergstraße. Jetzt kaum mehr vorstellbar, da ist jetzt der Drogeriemarkt drin. Und ja, das ist das Problem, das Hamburg ja generell hat, dass es wenig Räume gibt, die ein offene Bühne für improvisierte, für experimentelle Musik bieten. Ein Raum, der das momentan zum Teil zumindest anbieten kann oder tut, ist die Stubnitz, die MS Stubnitz, sicher einigen bekannt oder vielen bekannt. Ein Schiff, das im Bakenhafen liegt, genauer gesagt Kirchenpowerstraße 29. Und da komme ich jetzt zu einer kleinen Überblick von Konzertankündigungen. Das erste Konzert, das ich ankündige, ist morgen schon, zu breit zum Kentern. Morgen ab 22 Uhr. Da geht das Gängeviertel zur Stubnitz und bringt einige seiner, der oft im Gängeviertel auftretenden Musikerinnen und Musiker mit, unter anderem Jeanette Trespien, Pony, Zwar, Polygamie und viele andere. Genaueres am besten recherchierbar auf der Webseite der Stubnitz. Die Stubnitz, das Schiff, das momentan gerade das Problem hat. Ich hatte noch versucht, da Kontakt aufzunehmen, ist mir aber nicht gelungen. Wie weit das Problem sich schon gelöst hat, nämlich wo es weiter liegen kann. Der Ort jetzt ist ja in der Nähe der Hafenuniversität und da scheint es Probleme zu geben, dass das Schiff da nicht mehr bleiben kann. Ich weiß nicht, ob da umgebaut werden muss. Es gab einen Artikel in der Taz dazu und die verschiedenen Behörden sind sich nicht einig, wer da nun eigentlich zuständig ist, wo sie nun hingehen könnten. Es hat einigen Tiefgang, also kann nicht an jedem Ort im Hafen anlegen und dort weiter seine Veranstaltungsabende machen. Aber wir können nur hoffen und von hier aus toi toi toi, dass das irgendwie sich finden wird in der nächsten Zeit, damit das weitergehen kann. Rostock hat das auch schon irgendwie verdöselt und deshalb ist die Stubnitz da nicht mehr, wo sie eine Zeit lang waren, in Rostock im Hafen. Aber ich denke, wenn der öffentliche Druck groß genug ist, wird es auch klappen, dass die Stubnitz da bleiben, an einem Ort, der zugänglich ist und die Möglichkeit für viele Besucherinnen und Besucher bietet, die Konzerte zu besuchen auf der Stubnitz. Es gibt ja einige da am Hafen. Die Veranstaltungstätigkeit der Stubnitz geht dann gleich weiter am Sonntag, schon ab 14 Uhr, Sonntag auf dem Schiff. Nennt sich dieses Event, so schreiben sie selber auf ihrer eigenen Webseite. Sie waren sich nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall geht es damit gleich zur Sache. Sonntags auf dem Schiff beginnt um 14 Uhr und Konzerte sind jeweils 15, 17 und 19 Uhr im Laderaum mit Frank Garcia, Schlagzeug, Gitarre, Guillaume Augan, Gitarre, DB, Double Bass wahrscheinlich, Arthur Leclerc, Drums, Anna-Lena Schnabel, Saxophon und Oliver Gutzeit, Saxophon. Die spielen in verschiedenen Kombinationen. Einmal spielt Frank Garcia aka Scheik Anorak mehr oder weniger solo. Dann spielt Guillaume Augan und Arthur de Klerk ein Duo. Und zum Schluss spielt das vorgenannte Quartett, also die zwei Musiker aus Frankreich, die zwei Musikerinnen aus Hamburg, spielen dann zusammen um 19 Uhr. Dazwischen kann man sich mit französischem Essen, Käse und Wein die Zeit vertreiben auf dem Deck und sich alles Mögliche zu Gemüte führen. Am Abend geht es dann letztendlich weiter ab 19 Uhr mit dem Stubnitz Plattenfroster at Loro 90,2 FM Weekly Radio Broadcast Show on Loro. Das ist in Rostock und da wird eben aus dem Medienarchiv des der Stubnitz gefischt und die besten Sachen herausgenommen und aufgelegt. Das dann ab 19 Uhr, also ein langer Abend steht bevor und ein langer Tag ist sowieso, ab 14 Uhr geht das los. Das nächste ist dann am 25.07., das ist dann 5 Tage später. Da war ursprünglich zunächst solistisch angekündigt Igor, ein französischer Musiker, der, über den ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, aber da hat sich jetzt was geändert. Da spielt jetzt Inside, sicher einigen bekannt, das Duo Kera Nagel und André Hespelmeier. Und die spielen sowohl Electronics akustisch als auch visuell. Und das wird dann da zu hören und zu sehen sein. Und Igor Helge Meyer, der Hamburger Musiker, der sicher bekannt ist, und Rapidex, die mir jetzt nicht so bekannt sind, aber auf der Webseite der MS Stubnitz ist bestimmt einiges darüber zu erfahren. Vielleicht jetzt noch mal zu Igor. Ist ein Solist, Igor. Er ist ein französischer Komponist und Multiinstrumentalist, der ziemlich viele Stile zusammenbringt, von Barockmusik, Breakcore, Trip-Hop und Death Metal ist er beeinflusst, und das bringt er auch in seinen Solo-Auftritten zusammen. Das also am 25.07., ich denke, das wird abends ab 21 Uhr sein, genau. Und dann geht es am Sonntag, den 27.07. wieder ab 19 Uhr weiter mit dem vorher schon beschriebenen Plattenfroster, also dem Auflegen von Aufnahmen aus dem Medienarchiv der Stubnitz. Das ist dann erstmal, glaube ich, so ein bisschen das Hauptprogramm gewesen. Ich habe heute festgestellt, dass sich da viel ändert, dass bei der Stubnitz fast jeden Tag neue Sachen auf das Programm gebracht werden. Momentan ist es so, dass zwischen dem 2.8. und 21.8. kaum Programm ist, beziehungsweise gar keins, aber das kann sich schnell ändern. Deshalb immer wieder reingucken, wenn Interesse besteht, das sich anzusehen oder anzuhören. Okay, ich gehe jetzt gleich mal weiter mit einer Aufnahme, diesmal wieder von Massimo Falascone. Nee, ich habe eine Aufnahme von Nicolas Wiese. Der war ja ein bisschen wenig zu hören bei dem Trio gerade, oder zumindest nicht sehr gut zu hören. Aber er hat gerade eine neue CD rausgebracht. Eine neue CD zusammen mit einem Musiker, und zwar dem israelischen Musiker, Elektronikmusiker Shai Nassi. Und das ist eine Zusammenarbeit, die 2008 begann und jetzt 2013, 2014 zu der Veröffentlichung der CD Introjection geführt hat. Das Shai Nassi ist eben auch Mise-en-Scène, beziehungsweise das ist sein Pseudonym. Und diese Kompositionen sind offensichtlich so entstanden, so wird es beschrieben in dem Begleittext von der CD, dass hin und her geschickt wurden verschiedene Aufnahmen von Feedbacks und ja, sozusagen Field Recordings im Alltag. Und die wurden dann jeweils verschieden bearbeitet, von dem einen, von dem anderen so, von dem anderen so, was dazu, was da weg. Und daraus ist entstanden ein 45 lange Kollektion von dichten, dynamischen, umschwappenden, atmosphärischen Stücken, die als auf ihrem Ankündigungstext als postdigital beschrieben werden, in dem Sinne, dass die digitale Musik in dem Prozess der Bearbeitung eine andere eine Oberfläche bekommen haben, die mehr analog klingt, und das ist wohl auch die Absicht. Introjection hat was mit dem psychoanalytischen Begriff zu tun, also mit dem Verstehen das hat einen Bezug zur Massenpsychologie. Wie weit man das hört, weiß ich nicht. Das kann man aber jetzt vielleicht rausfinden. Es gibt einen Track auf SoundCloud, wo die ja praktisch in einem Preview mehrere von den Tracks zusammengemischt sind, und daraus spiele ich jetzt einen längeren Track vor.